Die Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten zum 85. Gründungstag der koreanischen Volksarmee fanden am 25. April auf den Tanzplätzen in der Hauptstadt Pyongyang und allen Bezirkshauptstädten, Städten und Kreisen statt.